Station 2 A. Die Bahn und die Post. Passau und Bremen. Briefe beantworten und Post prüfen. Paris besuchen. Den Preis bezahlen. Probleme bearbeiten. Halb acht. Gib Peter auch etwas. Gelb. Ich hab dich lieb.